Es ist 13 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Werner Baumann. Schönen guten Tag. Alleinerziehen wird immer mehr zu einem Problem. Der deutsche Schuldenberg wird immer kleiner. Das Wetter, viel Sonne bis 34 Grad. Alleinerziehende müssen mit einem hohen Armutsrisiko klarkommen. Das ist zwar in den vergangenen Jahren leicht gesunken, es liegt aber immer noch weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Das belegen neueste Zahlen der Bundesstatistiker. Uli Reitinger mit weiteren Einzelheiten. Viele Kinder von Alleinerziehenden kommen direkt mit einem sozialen Rucksack auf die Welt. Oft fehlt das Geld. 1 Million dieser Kinder leben von Hartz IV. Sie haben dadurch geringere Bildungschancen und können nicht so am sozialen Leben teilhaben, wie Kinder, die Mutter und Vater zu Hause haben. Für Sozialverbände ist klar, die staatlichen Hilfen reichen hinten und vorne nicht. Außerdem ist es oft zu aufwendig, sie zu beantragen. Sie fordern eine finanzielle Grundsicherung für die Kinder, eine Steuerentlastung und mehr Kita-Plätze, damit auch Alleinerziehende arbeiten und ihr Geld selbst verdienen können. Die SPD-Bundestagsfraktion verlangt vom Chef des Bundesverfassungsschutzes Auskunft über seine Kontakte zur AfD. Die gegen Herrn Maaßen erhobenen Vorwürfe seien so gravierend, dass er sich so schnell wie möglich dazu erklären sollte, sagte der innenpolitische Fraktionssprecher Burkhard Lischka der Zeitung Die Welt. Ziel und Inhalt seiner Gespräche mit der AfD-Spitze müsse er erläutern. Es gibt Medienberichte darüber, dass Maaßen der AfD-Spitze Tipps gegeben habe, wie man einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen könne. Die Behörde hat das schon dementiert. Die Amtsleitung führe regelmäßig Gespräche auch mit Abgeordneten, hieß es. Die Konjunktur ist gut, die Steuereinnahmen sprudeln. Das hilft den öffentlichen Haushalten, ihren Schuldenberg abzubauen. Nach aktuellen Zahlen haben Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung im vergangenen Jahr ihre Schulden weiter drücken können. Wie das genau aussieht, sagt uns Manja Borchert. Trotz der guten Nachricht, der Schuldenberg ist immer noch gigantisch. Rund 1,97 Billionen Euro, das ist der aktuelle Schuldenstand. Wenn man das runterrechnet auf den einzelnen Bundesbürger, pro Kopf fast 23.800 Euro. Der Schuldenabbau kommt auch nicht überall in Deutschland gleich gut voran. Es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Spitzenreiter sind Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Andere Länder sind sogar gegen den allgemeinen Trend tiefer ins Minus gerutscht. Hamburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Bund und Länder wollen zusammen den Kampf gegen kriminelle Großfamilien verschärfen. Laut Berliner Morgenpost arbeiten Polizei und Kriminalämter im Moment an einer bundesweit besseren Erfassung von Straftaten polizeibekannter Clans. Die Sicherheitsbehörden wollen demnach auch Clan-Kriminalität klarer definieren und genauer von anderen Bereichen der organisierten Kriminalität abgrenzen. Der Chef des Bundeskriminalamtes Münch gab zu, dass die Sicherheitsbehörden in den 80er und 90er Jahren Fehler gemacht hätten. Zum Beispiel als arabische Familien aus dem Libanon und der Türkei nach Deutschland einwanderten. Diese hätten sich zum Teil von der Gesellschaft abgeschottet und ein Umfeld geschaffen, in dem der Schritt in die Kriminalität normal geworden sei. Und das waren die Nachrichten mit Werner Baumann. Das Wetter. Viel Sonne, wenige Wolke. Nur im Sauerland könnte es einzelne Schauer oder Gewitter geben. Dazu sehr heiße 29 bis 34 Grad. Morgen steigt allgemein das Risiko von Hitzegewittern 30 bis 36 Grad. NRW Verkehr. Die A4 Köln-Aachen ist zwischen Aachen-Laurensberg und dem Grenzübergang Fetschau nach einem Unfall immer noch gesperrt. Gesperrt ist auch die A560 Hennef-St. Augustin im Dreieck St. Augustin-West. Hier laufen Bergungsarbeiten. Und hier dauert es laut ADAC mindestens 11 Minuten länger. A1 Münster-Bremen zwischen Lengerich und Osnabrückhafen 7 Kilometer, eine Viertelstunde plus. A2 Dortmund-Hannover zwischen Flotow-West und Porta Westfalica 3 Kilometer, 12 Minuten. A4 Olpe-Köln zwischen Overath und Untereschbach 2 Kilometer, Zeitverlust 11 Minuten. Und A4 Köln-Olpe zwischen Bielstein und Gummersbach 1 Kilometer, 13 Minuten. Antenne Düsseldorf am Mittag. Guten Tag, Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. Wenn ihr wählen müsstet, wärt ihr lieber reich, schön oder intelligent? Bitte nur eine Eigenschaft ankreuzen. Was mache ich denn jetzt? Bei mir bleibt ja nur reich übrig. Neben intelligent, da stehen die Frauen drauf. Ach so, okay. Es ist tatsächlich so, ist bei einer Forsa-Studie rausgekommen, wenn sich die Deutschen für eine Eigenschaft entscheiden müssten, Schönheit kommt tatsächlich irgendwo unter ferner Liefen, Intelligenz und Reichtum liegen gleich auf mit jeweils 34%. Wunderschön seid ihr alle. Am Reichtum arbeiten wir jetzt. In dieser Runde Sommergeldregen sind wieder 5.000 Euro garantiert drin. Lasst die auf euch runterregnen. Wir verdoppeln am Ende und machen daraus, weil wir ja sehr intelligent sind, rechnen wir das zusammen, 10.000 Euro. Also bewerbt euch jetzt. Hier ist die landesweite Sommergeldregen-Hotline. Die 01379 36 5.000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Light 'em up, tell me where you are, tell me where you are. Summer nights, red lights, and the shooting stars, they break my heart. I'm calling you now, but you're not picking up. Shadows so close, if you're still in love. But let 'em mess, baby, in the dark. Show me where you are. Oh, yeah, I miss you every single day. So far away. Guck mal, das wird dich freuen hier. Was denn? Alf kommt zurück. Ich meine, du hörst ja heute noch teilweise Alf, wie ich weiß. Natürlich. Ja, natürlich. Von Kassette, wie ich hoffe. Ja, ja, ja. Nur so. Es ist zwar noch nicht sicher, wann und wo Alf in Zukunft laufen wird, aber laut Hollywood-Insidern dreht man gerade an einer Fortsetzung der Serie. Wieder mit den alten Schauspielern? Nee, das soll komplett geändert werden. Also komplett neue Schauspieler. Kate und Willie Tanner werden dann gespielt von, keine Ahnung, und Alf wird von Garfield gespielt. Ich weiß es nicht. Antenne Düsseldorf. Der Sommergeldregen. Dann gucke ich das nicht. Du hast ja die Kassetten noch. Ja. Ihr könnt euch mit dem Sommergeldregen alle alten Staffeln Alf auf Blu-ray oder so gönnen. 5.000 Euro sind in dieser Runde Sommergeldregen drin. Und weil Doppeldonnerstag ist, verdoppeln wir das. Bewerbt euch jetzt. Hier ist die landesweite Sommergeldregen-Hotline. 01379 36 5.000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Look right at you, baby. But here's my number.

Zimmer und Katharina Theule hier. Es brennt in einem Haus in Krefeld. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind fliehen auf das Dach des vierstöckigen Hauses. Die Flammen sind schon in der Wohnung. Die Mutter und das Kind sind auf dem Dach gefangen. Im Nachbarhaus ist die 13-jährige Zoe. Sie sieht, dass ihre Nachbarin mit ihrem Sohn auf dem Dach stehen und überlegt nicht lange, rennt auf den Balkon und zieht von dort aus Mutter und Kind rüber zu sich. Zoe ist jetzt bei uns in der Show. Hallo Zoe. Hallo. Du bist ja schon unsere Heldin des Monats, will ich fast, des Jahres sagen. Ja, absolut. Danke. Das war ja eine aufregende Situation. Wie hast du das denn mitbekommen? Also, wobei warst du gerade? Mit was warst du beschäftigt? Ich war eigentlich gerade auf dem Weg zur Nachhilfe, aber dann habe ich gemerkt, dass um das Haus herum ganz viele Leute schreien und aus dem Haus auch Schreie kamen. Du hast ja direkt geholfen, bist auf dem Balkon rüber. Wie war das dann? Die Mutter war noch ein bisschen im Fenster drin, aber da waren eben überall Rauch. Und die hat mir dann zuerst den Jungen angegeben. Den habe ich dann neben mich auf den Stuhl gesetzt und dann habe ich der Mutter noch geholfen. Was war denn die erste Reaktion von der Mutter und von dem Sohn? Haben die irgendwas zu dir gesagt? Die sind komplett aufgelöst gewesen. Also die waren einfach nur platt und ja. Mir ging es gar nicht gut. Fühlst du dich eigentlich jetzt auch so als Heldin und sagst, oh, ich habe da schon irgendwie was Cooles eigentlich hinbekommen? Ich finde, es ist selbstverständlich und das könnte auch meiner Meinung nach jeder Mensch. Es steht ein Leben auf dem Spiel. Man hilft einfach, man denkt nicht richtig nach. Wir finden es ganz toll, was du gemacht hast, Zoe. Hat die Feuerwehr schon angefragt, dass sie dich irgendwie... Ja, gleich um 13.30 Uhr habe ich einen Termin auf der großen Feuerwehrwache. Nein! Polizei, alles kommt, Rundführung. Siehst du? Zoe, ob du willst oder nicht, du bist halt einfach die Heldin. Die wollen dich alle mal kennenlernen, du. Und Mama ist wahrscheinlich auch ganz stolz, oder? Ja, definitiv. Gab es eine Belohnung eigentlich? Ja, ja, ich durfte alles so heute aussuchen, so was ich machen will. Also es ist so mein Tag. Was hast du alles ausgesucht schon? Ich habe Essen ausgesucht, ich habe ausgesucht, was wir heute machen. Cool. Ich habe auch ausgesucht, dass es heute Abend einen Filmabend gibt. Dann danke ich dir und wünsche wirklich noch einen schönen Tag und bleib so, wie du bist einfach. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Bis dann, tschüss. Jetzt neu im besten Mix. Lost Frequencies featuring James Blunt. Melody. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Antenne Düsseldorf. Hey Melody. Every night you play me something sweet. When I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. Antenne Düsseldorf. Sommer bei uns.

13.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Oliver Bend. Guten Tag. Alleinerziehende mit Kindern, häufig von Armut bedroht. Florence Nightingale Krankenhaus fertig modernisiert. Und das Wetter, es bleibt heiß und sonnig. Alleinerziehende und ihre Kinder sind überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Armutsgefährdungsquote für Alleinerziehende 2016 bei 33%. Das ist doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Das Bundeskriminalamt will verhindern, dass sich neue kriminelle Clans bilden. Laut BKA-Chef Münch sollen Bund und Länder dazu besser zusammenarbeiten. Im Moment arbeiten Experten an einer bundesweiten Erfassung von Straftaten polizeibekannter Clans. Nach 10-jähriger Bauzeit ist das Florence Nightingale Krankenhaus jetzt komplett fertig. 80 Millionen Euro wurden in die Modernisierung der Klinik im Norden der Stadt gesteckt. Dennis Grollmann hat mehr Infos. Das Herzstück ist die neue Kinderintensivstation. Mit 800 Quadratmetern ist sie fast dreimal so groß wie die bisherige. Pro Jahr kommen im Florence Nightingale Krankenhaus 2500 Babys zur Welt. Damit ist das Krankenhaus nicht nur die führende Klinik für Geburtshilfe, sondern jetzt auch die modernste in Düsseldorf. Neu ist nach dem Umbau die Wand-an-Wand-Lösung mit dem Kreissaal, die im Notfall Zeit spart. So kann beispielsweise direkt nebenan operiert werden. Insgesamt gibt es nun dort 6 Kreissäle. Auch bietet die Station Platz für bis zu 30 Früh- und Neugeborene. Die Sommerferien sind am Düsseldorfer Flughafen bisher gut verlaufen. Natürlich sei in den Stoßzeiten nicht jede Warteschlange zu vermeiden, man sei aber zufrieden, heißt es. Das befürchtete Chaos bei der Abfertigung wie im letzten Sommer ist nicht eingetreten. Allerdings mussten vor kurzem 4 Flüge gestrichen werden, weil sich mehrere Mitarbeiter kurzfristig krank gemeldet hatten. Über 1,5 Millionen Fluggäste sind bereits über Düsseldorf geflogen. Bis zum Ferienende werden es rund 3,9 Millionen sein. Und über gute Zahlen freut sich auch die Bädergesellschaft. Bereits im Juli wurde die gesamte letzte Saison an Besucherzahlen übertroffen. Rund 212.000 Menschen waren bisher in Benrath, Lörrick und im Rheinbad schwimmen. Im Mai haben in Düsseldorf weniger ausländische Gäste übernachtet als im Vorjahr. Die neueste Auswertung des Tourismusverbandes NRW zeigt, dass die Zahl um ein Viertel auf etwa 140.000 Übernachtungen gesunken ist. Ein wichtiger Grund dafür ist die Hitze. Viele Urlauber fahren eher ans Meer. Außerdem gab es in diesem Mai weniger Messen als vor einem Jahr. Damals kamen allein zur Messe Interpack 170.000 Menschen in unsere Stadt. Und das waren die Nachrichten mit Oliver Bent. Damit zum Wetter. Machen wir es kurz. Es bleibt heiß und sonnig. Bis Samstag immer um die 35 Grad. Aktuell messen wir in der Innenstadt 31 Grad. Und noch der Blick auf die Straßen. Da ist alles frei. Gute Fahrt. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo.

Gap Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Zeit. Kevin Zimmer und Katharina Thule hier. Antenne Düsseldorf. Der Sommergeldregen. Wie viel Geld hast du zu Hause rumliegen? Eigentlich nur das, was ich immer so im Portemonnaie habe. 30 Euro vielleicht. Aber sonst habe ich zu Hause irgendwie kein Geld rumliegen. Das ist doch, das ist so ein Oma-Ding, glaube ich. Ich glaube nicht. Nee? Also wenn ich die Zahl hier sehe, da scheint es ganz schön viele Leute zu geben, die wirklich ihr komplettes Geld zu Hause liegen haben. Was weiß ich, weil sie der Bank nicht vertrauen, warum auch immer. Jeder Deutsche hortet im Schnitt rund 2450 Euro zu Hause. Vor 10 Jahren war es nur halb so viel. Bei euch könnte bald noch mehr Geld dazukommen. Der Sommergeldregen ist unser Spiel mit der 25.000 Euro Chance. Heute könnten es allerdings 50.000 Euro geben. Tom Hoppe im landesweiten Sommergeldregenstudio. Es ist Doppeldonnerstag. Genau, denn heute wird jede Summe mal 2 genommen. Bitte nicht vergessen, wenn ihr hier bei mir landet. So wie die Mandy, die gerade schon genau gesagt hat. Hi. Hi. Mandy, du hast es mitbekommen, heute ist Doppeldonnerstag. Also einmal gewinnen, doppelt abkassieren. Was würdest du denn gerne machen wollen, wenn du bei uns gewinnst? Oh, ich glaube erstmal ein neues Auto und dann ein paar Rechnungen begleichen. Das heißt, Auto macht dir jetzt gerade Sorgen, akut oder? Naja, akut nicht, aber ein schicker neuer wäre schon mal nicht schlecht. So. Also ich könnte ja meinen verkaufen und dann noch ein bisschen was drauflegen. Mhm. Du hast gesagt, dein Auto hat ein paar Macken. Was ist denn genau da los? Was stimmt da nicht? Naja, die Tür links ist kaputt, Fahrerseite, ne? Und der Kotflügel, der Spiegel müsste vielleicht erneuert werden oder halt, ja, eventuell ein neues Auto. Du hast zwei Kinder, die sind 10 und 8 und da ist doch bestimmt auch einiges noch auf dem Wunschzettel, oder? Ja, na klar, so ein kleiner Kurzurlaub und Schulranzen und ja, was man alles noch so für die Schule braucht. Welche Wünsche von deiner großen Liste in Erfüllung gehen, das entscheidet sich jetzt. 300 Euro. Weiter. 1.000 Euro. Weiter. 2.200 Euro. Weiter. 3.000 Euro. Weiter. 4.000 Euro. Weiter. 5.000 Euro. Stopp! Mandy, dann erstmal ganz dickes Dankeschön von mir, dass du es mir leicht machst mit dem Kopfrechnen. 10.000 Euro! Heute ist Doppeldonnerstag. Und wir machen weiter. Es gibt nochmal 5.000 Euro in einer der nächsten drei Runden. Macht heute am Doppeldonnerstag 10.000. Versucht euch jetzt zu bewerben, schnappt euch das Geld. Jetzt anrufen und gewinnen. Unsere landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too hot to touch. I've got to make my move and walk towards her. I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. A broken cassette echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. You can't stop the hurting, too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting, too hot to touch. Oh. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She knows that I want it. She's too hot to touch. She knows that I want it. And I know what I gotta do. She knows that I want it. She's too hot to touch. Antenne Düsseldorf. I'm a dreamer. A make-believer. I was told that you were true. And the clear horizon, and I got that all from you. Every now and then I'm drawn to play.

Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Timo Oberhauser. Guten Tag.